Geschichte ist nicht ohne Gott. Es ist nun noch aufzuzeigen, dass Atheismus die Geschichte unbegreiflich macht. Die Folge davon ist, dass sich jeder beliebige Pharisäer-Stammtisch zum Tribunal aufwerfen darf, um die Vergangenheit moralisch zu richten. Beginnen möchte ich mit der Frage, ob in diesem Kreise eine Überzeugung davon vorhanden ist, was Geschichte eigentlich ist. Begreifen wir unter Geschichte wirklich nur die Aneinanderreihung von Geschichten? Von Erzählungen darüber, was sich dann und dann, dort oder woanders zugetragen hat? Ist Geschichte nicht mehr? Was interessiert uns denn an der Vergangenheit, zum Beispiel von Griechenland, von Rom? Was im endlosen Strom der Ereignisse das ergibt, was wir Geschichte nennen, ist nur durch den Geist zu erfassen. Der endliche Geist, der Mensch, schaut in der Geschichte sich selbst als den Geist der Völker an, die mit ihren Taten in die Erinnerung eingegangen sind. Der Begriff der Geschichte setzt den Begriff der Entwicklung voraus. Geschichte ist Entwicklung, genauer der Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit. Grundlage des Geschichtsbegriffs ist der Begriff der Entwicklung. Er ist bei Hegel wie folgt ausgesprochen. Zitat: Entwicklung ist eine bekannte Vorstellung. Es ist aber das Eigentümliche der Philosophie, das zu untersuchen, was man sonst für bekannt hält. Was man unbesehen handhabt und gebraucht, womit man sich im Leben herumhilft, ist gerade das Unbekannte, wenn man nicht philosophisch gebildet ist. Die weitere Erörterung dieser Begriffe gehört in die logische Wissenschaft. Dass die Idee sich erst zu dem machen muss, was sie ist, scheint Widerspruch. Sie ist, was sie ist, könnte man sagen. Zitat Ende. Wir sind stets in der Gefahr, in den Hegelschen Texten über das Wesentliche hinwegzulesen. Der im Vorstehenden gegebene Hinweis, dass sich der Begriff, die Idee, der absolute Geist, Gott, das ist alles ein und dasselbe, Zitat, sich erst zu dem machen muss, was er bzw. sie ist, eröffnet eine völlig neue, bis dahin nicht gekannte Weltsicht. Vordem war Gott gedacht als der schon von Ewigkeit her vollkommene, allwissende, allmächtige und so weiter, der die Geschicke der Menschen lenkt und die Menschheit nach einem Heilsplan erlöst. Es fehlt wenig, um das Gotteslästerliche dieser zuletzt dargelegten Vorstellung zu begreifen. Warum hat Gott den Menschen geschaffen, da er doch für sich schon vollkommen ist? Sind wir für ihn nur Spielzeuge, mit denen er sich die Zeit vertreibt? Warum hat er uns erlösungsbedürftig geschaffen? Wäre Dostojewski nicht beizupflichten, der Gott verflucht, weil unschuldige Kinder leiden? Aber Gott als Geist, der sich erst zu dem machen muss, der er ist, schafft sich als Mensch und Welt, um daran einen Spiegel zu haben, in dem er sich anschaut und erkennt. Der Mensch ist so Gehilfe Gottes, selbst göttlich und deshalb von absolutem Wert. Die Geschichte mit all ihren Scheußlichkeiten und mit dem von Menschen angerichteten Grauen, Hegel nannte sie ein einziges Schlachthaus, ist so die Qual des Geistes in sich, der sich zur Selbsterkenntnis erst vollbringt, qualiert, ein Ausdruck von Jakob Böhme, und im Gefühl des Grauens erfährt, was er nicht ist, das Böse. Das Böse ist ihm das Abstoßende zu sich selbst. Die Moderne, der Glaube, dass der Mensch ohne Gott auskommen könne, ist also eine Gestalt des archaischen jüdischen Geistes, die mit diesem überwunden wird. Weiter bei Hegel. Zitat: Um zu fassen, was Entwicklung ist, müssen zweierlei, sozusagen Zustände, unterschieden werden. Der eine ist das, was als Anlage, Vermögen, das An-sich-Sein, wie ich es nenne, bekannt ist. Die zweite Bestimmung ist das Für-sich-Sein, die Wirklichkeit. Wir sagen, der Mensch ist vernünftig, hat Vernunft von Natur. So hat er sie nur in der Anlage, im Keime. Der Mensch hat Vernunft, Verstand, Fantasie, Wille, wie er geboren, selbst im Mutterleibe. Das Kind ist auch ein Mensch, Es hat aber nur das Vermögen, die reale Möglichkeit der Vernunft. Es ist so gut, als hätte es keine Vernunft. Sie existiert noch nicht an ihm. Es vermag noch nichts Vernünftiges zu tun, hat kein vernünftiges Bewusstsein. Erst indem das, was der Mensch so an sich ist, für ihn wird, also die Vernunft für sich, hat dann der Mensch Wirklichkeit nach irgendeiner Seite, ist wirklich vernünftig und nun für die Vernunft. Was heißt dies näher? Was an sich ist, muss dem Menschen zum Gegenstand werden, zum Bewusstsein kommen. So wird es für den Menschen. Was ihm Gegenstand, ist dasselbe, was er an sich ist. Und so wird der Mensch erst für sich selbst, ist verdoppelt, ist erhalten, nicht ein anderer geworden. Der Mensch ist denkend und dann denkt er den Gedanken. Im Denken ist nur das Denken Gegenstand. Die Vernünftigkeit produziert Vernünftiges. Die Vernunft ist ihr Gegenstand. Das Denken fällt dann auch zur Unvernunft herab. Das ist weitere Betrachtung. Der Mensch, der an sich vernünftig ist, ist nicht weitergekommen, wenn er für sich vernünftig ist. Das an sich erhält sich, und doch ist der Unterschied ganz ungeheuer. Es kommt kein neuer Inhalt heraus, doch ist diese Form ein ungeheurer Unterschied. Auf diesen Unterschied kommt der ganze Unterschied in der Weltgeschichte an. Die Menschen sind alle vernünftig. Das Formelle dieser Vernünftigkeit ist, dass der Mensch frei ist. Dies ist seine Natur. Doch ist bei vielen Völkern Sklaverei gewesen und ist zum Teil noch vorhanden, und die Völker sind damit zufrieden. Der einzige Unterschied zwischen den afrikanischen und asiatischen Völkern und den Griechen, Römern und der modernen Zeit ist nur, dass diese wissen, es für sie ist, dass sie frei sind. Jene sind es auch, aber sie wissen es nicht. Sie existieren nicht als frei. Dies macht die ungeheure Änderung des Zustandes aus. Alles Erkennen, Lernen, Wissenschaft, Selbsthandeln beabsichtigt weiter nichts als das, was innerlich an sich ist, aus sich herauszuziehen und sich gegenständlich zu werden. In die Existenz treten ist Veränderung und in demselben eins und dasselbe bleiben. Das an sich regiert den Verlauf. Die Pflanze verliert sich nicht in bloße ungemessene Veränderung, so im Keim der Pflanze. Es ist dem Keime nichts anzusehen. Er hat den Trieb, sich zu entwickeln. Er kann es nicht aushalten, nur an sich zu sein. Der Trieb ist der Widerspruch, dass er nur an sich ist und es doch nicht sein soll. Der Trieb setzt in die Existenz heraus. Es kommt Vielfaches hervor, das ist aber alles im Keime schon enthalten, freilich nicht entwickelt, sondern eingehüllt und ideell. Die Vollendung dieses Heraussetzens tritt ein, es setzt sich ein Ziel. Das höchste Außer sich kommen, das vorherbestimmte Ende ist die Frucht, das heißt die Hervorbringung des Keimes, die Rückkehr zum ersten Zustande. Der Keim will sich selbst hervorbringen, zu sich selbst zurückkehren. Was darin ist, wird auseinandergesetzt und nimmt sich dann wieder in die Einheit zurück, wovon es ausgegangen. Bei den natürlichen Dingen ist es freilich der Fall, dass das Subjekt, was angefangen hat, und das Existierende, welches den Schluss macht, Frucht, Samen, zweierlei Individuen sind. Die Verdoppelung hat das scheinbare Resultat, in zwei Individuen zu zerfallen. Dem Inhalte nach sind sie dasselbe. Ebenso im animalischen Leben. Eltern und Kinder sind verschiedene Individuen, obgleich von derselben Natur. Im Geiste ist es anders. Er ist Bewusstsein. Frei, darum, dass in ihm Anfang und Ende zusammenfällt. Der Keim in der Natur, nachdem er sich zu einem anderen gemacht hat, nimmt sich wieder in die Einheit zusammen. Ebenso im Geiste, was an sich ist, wird für den Geist und so wird er für sich selbst. Die Frucht, der Same, wird nicht für den ersten Keim, sondern nur für uns. Beim Geiste ist beides nicht nur an sich dieselbe Natur, sondern es ist ein Füreinander und eben damit ein Für-sich-Sein. Das, für welches das andere ist, ist dasselbe als das andere. Nur dadurch ist der Geist bei sich selbst in seinem anderen. Die Entwicklung des Geistes ist Herausgehen, sich auseinanderlegen und zugleich zu sich kommen. Zitat Ende. Hier ergibt sich ein Seitenblick auf das Verhältnis von Geist und Natur. Die Natur ist das andere des Geistes. Der Schlüsselsatz zum rechten Verständnis ist, Zitat, das, für welches das andere ist, ist dasselbe als das andere. Der Geist und sein anderes, die Natur, sind dasselbe. Insofern sie aber auch unterschieden sind, ist der Geist in zweierlei Gestalt, als Geist und als Natur. Die Natur ist ein verfremdetes Dasein des Geistes. Dem ist die moderne Physik in der Weise auf die Spur gekommen, als sich ihr die Materie in mathematische Formeln verflüchtigt hat. Mit der Entdeckung der schwarzen Löcher ist den Physikern die Dieselbigkeit von Sein und Nichts quasi anschaulich geworden. Nur dadurch ist der Geist bei sich selbst in seinem anderen. In diesem Satz erscheint der Begriff der wahren Unendlichkeit. Wenn ich im anderen bei mir selbst bin, habe ich an diesem keine Grenze, bin grenzenlos, also unendlich. Hegel schreibt, Zitat, dies Bei-sich-Sein des Geistes, dies Zu-sich-Selbst-Kommen desselben, kann als sein höchstes, absolutes Ziel ausgesprochen werden. Nur dies will er und nichts anderes. Alles, was im Himmel und auf Erden geschieht, ewig geschieht, das Leben Gottes und alles, was zeitlich getan wird, Anmerkung des Autors, Hiroshima, Dresden, Gulag, Killingfields, Auschwitz, strebt nur danach hin, dass der Geist sich erkenne, sich selber gegenständlich mache, sich finde, für sich selber werde, sich mit sich zusammenschließe. Er ist Verdoppelung, Entfremdung, aber um sich selbst finden zu können, um zu sich selbst kommen zu können. Zitat Ende. Der in heutiger Zeit viel bemühte Begriff der Entfremdung ist hier in seiner Wahrheit ausgesprochen. Entfremdung ist nicht eine vermeidbare Abirrung vom richtigen Weg. Wer wüsste wohl zu sagen, was der richtige Weg wäre? Vielmehr legt der Geist aus sich heraus, was in ihm liegt. Das Ergebnis dieser Äußerung begegnet ihm als das andere, das Fremde. Im Gefühl der Fremdheit aber liegt es, dass der Geist einen Mangel erfährt. Das Fremde scheint ihn zu begrenzen, ihn zur Endlichkeit herabzusetzen. Diese Erfahrung widerspricht dem Geist, denn dieser ist unendlich. Der Widerspruch löst sich in der Erkenntnis des Geistes, dass das andere nur die Spiegelgestalt seiner selbst ist, das heißt, der Geist findet sich im anderen wieder, hat an diesem jetzt keine Grenze mehr, ist wieder in seiner wahren Unendlichkeit. Auf den Begriff der Geschichte gewendet, ergeben sich konkrete Einsichten. Zitat. Das Prinzip der Entwicklung enthält das Weitere, dass eine innere Bestimmung eine an sich vorhandene Voraussetzung zugrunde liege, die sich zur Existenz bringe. Diese formelle Bestimmung ist wesentlich der Geist, welcher die Weltgeschichte zu seinem Schauplatze, Eigentum und Felde seiner Verwirklichung hat. Er ist nicht ein solcher, der sich in dem äußerlichen Spiegel von Zufälligkeiten herumtriebe, sondern er ist vielmehr das absolut Bestimmende und schlechthin fest gegen die Zufälligkeiten, die er zu seinem Gebrauch verwendet und beherrscht. Diese Entwicklung der natürlichen Dinge macht sich auf eine unmittelbare, gegensatzlose, ungehinderte Weise zwischen den Begriff und dessen Realisierung, die an sich bestimmte Natur des Keimes und die Angemessenheit der Existenz zu derselben, kann sich nichts eindringen. Im Geiste aber ist es anders. Der Übergang seiner Bestimmung in ihre Verwirklichung ist vermittelt durch Bewusstsein und Willen. Diese selbst sind zunächst in ihr unmittelbares, natürliches Leben versenkt. Gegenstand und Zweck ist ihnen zunächst selbst die natürliche Bestimmung als solche, die dadurch, dass es der Geist ist, der sie beseelt, selbst von unendlichen Ansprüche, Stärke und Reichtum ist. So ist der Geist in ihm selbst sich entgegen. Er hat sich selbst als das wahre, feindselige Hindernis seiner selbst zu überwinden. Die Entwicklung, die in der Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geist ein harter, unendlicher Kampf gegen sich selbst. Was der Geist will, ist, seinen eigenen Begriff zu erreichen, aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll von Genuss in dieser Entfremdung seiner selbst. Zitat Ende. Diesen Satz sollte man sich gut merken, damit sich nicht das Missverständnis eines geschichtlichen Determinismus einnistet. Das Wirken des Geistes schließt das Spiel von Zufälligkeiten nicht aus. Der Geist bedient sich vielmehr der Zufälle für seine Zwecke. Damit ist der christlichen Leibfeindlichkeit, dieser späten Frucht des Judaismus, obwohl die Juden durchaus ein dem Leiblichen zugewandtes Leben führen, der Boden entzogen. Hiermit ist die Endlichkeit des menschlichen Horizonts angesprochen. Den Juden ist die Negativität ihres Verhältnisses zu den Völkern durchaus bewusst. Sie betrachten sie als Vieh. Sie arbeiten bewusst an der Zersetzung der Volksgeister und erstreben die Herrschaft über die Völker. Deshalb sind auch die Protokolle der Weisen von Zion, auch wenn es sich dabei um eine Fälschung handeln soll, authentische Zeugnisse des jüdischen Geistes. Fußnote: Die Protokolle der Weisen von Zion sind beim Verlag Der Schelm Leipzig erhältlich. Ende der Fußnote. Aber die Juden wissen nichts von der Endlichkeit Jahwes, nichts davon, dass der Geist, um frei zu sein, an der Überwindung dieser seiner einseitigen Gestalt arbeitet. Für die Juden ist die jüdische Weltherrschaft das letzte Wort der in der Tora verkündeten Verheißung. 5. Buch Mose 15,6 und 28,12-14. Das macht sie jetzt so übermütig. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Zitat: Die Entwicklung ist auf diese Weise nicht das harm- und kampflose bloße Hervorgehen, wie die des organischen Lebens, sondern die harte, unwillige Arbeit gegen sich selbst. Zitat Ende. Die zum Extrem gesteigerte Härte des Geistes gegen sich spiegelt sich in der Überlieferung der Juden, die im Perserreich den Ausrottungsplan des Großkönigs nur knapp überlebt haben. Von daher spannt sich ein Bogen in das 20. Jahrhundert, in dem Ausrottungsfantasien in der vermeintlich wissenschaftlichen Vorstellung nisteten, dass die Semiten mit ihren Genen die germanische Erbsubstanz verunreinigen könnten. So bleibt die beklemmende Einsicht, dass der Geist dieser grausigen Erfahrung bedurfte, um endlich zu erkennen, dass die Juden, laut Hitler im Gespräch mit Bormann im April 1945, eine geistige Rasse seien und der in ihnen hausende Geist von seiner Einseitigkeit nur durch den Geist befreit werden könne und nicht durch die Ermordung der Juden. Zitat: Und ferner ist sie nicht bloß das Formelle des Sich-Entwickelns überhaupt, sondern das Hervorbringen eines Zweckes von bestimmtem Inhalte. Diesen Zweck haben wir von Anfang an festgestellt. Es ist der Geist, und zwar nach seinem Wesen, dem Begriff der Freiheit. Dies ist der Grundgegenstand und darum auch das leitende Prinzip der Entwicklung, das, wodurch diese ihren Sinn und ihre Bedeutung erhält, so wie in der römischen Geschichte Rom der Gegenstand und damit das die Betrachtung des Geschehenen leitende ist, wie umgekehrt das Geschehene nur aus diesem Gegenstand hervorgegangen ist und nur in der Beziehung auf denselben einen Sinn und an ihm seinen Gehalt hat. Zitat Ende, Hegel. Der Zweck des Geistes, der als Trieb die Weltgeschichte hervortreibt, ist die Freiheit. Der Geist vollbringt sich zur Freiheit in der Erkenntnis, dass er von nichts abhängt, das er nicht selbst ist. Er hat im Anfang die Natur und dann die Welt als Objekt, also als etwas, das sich ihm entgegenwirft, sich gegenüber. Er scheint an der Natur und der Welt eine Grenze zu haben, die ihn zur Endlichkeit herabsetzt, ihn unfrei lässt und damit entgeistigt, entfremdet. Der Gang ist nun der, dass der Geist in der Geschichte die Erfahrung macht, dass die Welt und die Natur von ihm wohl unterschieden, aber nicht getrennt sind, dass sie nur eine andere Gestalt seiner selbst sind. So erkennt er, dass er im Anderen, in der Natur und in der Welt, bei sich wahrhaft unendlich, also frei ist. Und wieder Hegel, Zitat. Die Weltgeschichte stellt nun den Stufengang der Entwicklung des Prinzips, dessen Gehalt das Bewusstsein der Freiheit ist, dar. Die nähere Bestimmung dieser Stufen ist in ihrer allgemeinen Natur logisch, in ihrer konkreten aber in der Philosophie des Geistes anzugeben. Es ist hier nur anzuführen, dass die erste Stufe, das schon vorhin angegebene Versenktsein des Geistes in die Natürlichkeit, die zweite, das Heraustreten desselben in das Bewusstsein seiner Freiheit ist. Zitat Ende. Dieses Heraustreten in das Bewusstsein der Freiheit ist der geistesgeschichtliche Ort des Judaismus, der schon vor den Griechen den Geist, Nusch, als Geist, du sollst dir kein Bild von mir machen, erfasst hat. Dieser erscheint als der Erhabene. Indem der Geist sich dem Natürlichen entwindet, diskriminiert er dieses, trennt sich von diesem ab, will vom Naturhaften nicht affiziert sein. Das Natürliche wird zum Unreinen. Der Mensch, der auch der Natur angehört, reinigt sich von seiner Naturhaftigkeit durch den Gehorsam, wird so zum Gerechten. Indem sich die Hürde des Gehorsams gegen das Gesetz Jahwes jedoch als zu hoch erweist, der Gläubige immer wieder in die Natürlichkeit zurückfällt, unrein ist, erleidet der Jude sein Scheitern im Bewusstsein der Nichtwürdigkeit, das in der Zerstreuung unter die Völker Dasein erhält und so zum jüdischen Schicksal wird. In diesem Sinne ist es gerechtfertigt, von einem Opfergang der Stämme Israels für die Freiheit zu sprechen. Dies auch noch in dem umfassenderen Sinne, dass die Juden im weiteren Verlauf der Geschichte die undankbare Rolle des Zersetzers der Sittlichkeit als der ursprünglichen Einheit von Volk und Individuum im Prozess der Individuation als Bedingung der persönlichen Freiheit gespielt haben. Erst das im Gefühl der Unwürdigkeit begründete Paria-Dasein befähigte Juda zur Vollbringung seiner Bestimmung. Hätte Juda in der Zerstreutheit Würde eingefordert, hätte es mit den Wirtsvölkern auf Leben und Tod einen aussichtslosen Kampf um Anerkennung führen müssen. Es wäre in diesem Kampf untergegangen. Zitat: Das erste Losreißen ist aber unvollkommen und partiell, indem es von der mittelbaren Natürlichkeit herkommt, hiermit auf sie bezogen und mit ihr als eine Momente noch behaftet ist. Zitat Ende. Dieses Behaftetbleiben mit der Natur erscheint in der scientistischen Interpretation der Welt, gleich Moderne, die sich aus der Anschauung der Natur ihre verständigen Modelle konstruiert und aus ihnen Schlussfolgerungen ableitet, die sie für Erkenntnisse über das Reich des Geistes hält. Die Wissenschaftler halten aber doch nur jene Einseitigkeiten, also Unwahrheiten, in den Händen, die sie mit ihren Modellen jeweils vorausgesetzt haben. Sie sind wie Hamster im Laufrad. Sie sind unfrei, indem sie sich immer wieder an die Gesetze der unbegriffenen Natur verlieren, die sie im Deismus zum säkularisierten, das heißt nicht mehr tätigen Gott ausrufen. Zitat: Die dritte Stufe ist die Erhebung aus dieser noch besonderen Freiheit in die reine Allgemeinheit derselben, in das Selbstbewusstsein und Selbstgefühl des Wesens der Geistigkeit. Zitat Ende. Der Geist erkennt in der Natur sich selbst und die Natur als seine endliche Gestalt. In dieser Erkenntnis ist die Moderne überwunden, der Gegensatz von Subjekt und Objekt aufgehoben im dreifachen Sinn von beendet, bewahrt und erhöht. Der Geist erlangt das Wissen, dass er absoluter Geist und als solcher wahrhaft unendlich, das heißt frei ist. Er hat dann auch nicht mehr die vermeintlichen Sachzwänge des kapitalistischen Systems der bürgerlichen Gesellschaft sich gegenüber. Vielmehr weiß er, dass er die den Markt konstituierenden ökonomischen Elementaroperationen in einer selbstbewussten Volkswirtschaft unter das Maß der Gemeinverträglichkeit zwingen kann. Zitat: Diese Stufen sind die Grundprinzipien des allgemeinen Prozesses. Zitat Ende. Aus Hegel, Philosophie der Geschichte. In dem Begriff der Entwicklung liegt auch, dass Geschichte nicht als Vollführung eines Gesetzes im marxischen Sinne gesehen werden kann. Denn dann hätten wir nämlich ein bekanntes, das Gesetz, dem das Vorhandene im Erkenntnisakt subsumiert und durch Extrapolation des vermeintlichen determinierten Entwicklungsstrahls eine operationale Prognose für die künftige Entwicklung abgewonnen werden könnte. Der absolute Geist weiß sich aber noch nicht. Erst durch die Geschichte als Ganzes erlangt er dieses Wissen von sich. Hätten wir Kenntnis von dem Gesetz, das die Geschichte bestimmt, so wüssten wir vor dem absoluten Geist, wer er ist, das heißt, wir wären Gott und nicht nur des göttlichen Wesens teilhaftig. Hier hat die Kontingenzthese der Frankfurter Schule den Weg zum Deus absconditus, zum verborgenen Gott, sowie zu Hegels Entwicklungsbegriff wieder freigemacht. Die Gottesknechtschaft des Menschen. Zitat: Sollte ich denn in diesen düsteren Zeiten nicht heiter sein, da ich doch weiß, dass Gott mich braucht? Zitat Ende. Angelus Silesius. Der Mensch ist der Gehilfe, Knecht Gottes, bei der Darstellung der Geschichte als des Fortschritts des Geistes im Bewusstsein der Freiheit. Und er ist des göttlichen Wesens teilhaftig. Denn wäre er nicht vollständig in Gott geborgen, wäre in ihm ein Bereich, der nicht Gott ist. Dieser hätte damit am Menschen eine Grenze, wäre nicht unendlich, nicht allgegenwärtig und nicht allwissend, wäre also nicht Gott. In diesem Gedanken ist die Möglichkeit der Freiheit, auch der politischen Freiheit, enthalten, denn, Zitat, Freiheit kann nur da sein, wo die Individualität als positiv im göttlichen Wesen gewusst wird. Zitat Ende. Vor allem befreit er unser Volk vom Joch der Kollektivschuldthese, das ihm von der westlichen Hauptsiegermacht USA durch die Umerziehung auferlegt worden ist. Die Überlegungen zum Begriff der Geschichte verdeutlichen, dass Geschichte keine moralische Veranstaltung ist, denn Moral setzt eine richtende Instanz voraus. Wer könnte den absoluten Geist richten, wenn nicht er selbst? Das Gericht des Geistes, der in der Geschichte so und nicht anders zu sich kommt, aber ist die Erkenntnis seiner selbst, in der das Böse, das geschichtliche Grauen, gewendet, das heißt aufgehoben, beendet, bewahrt und erhöht und damit gerechtfertigt ist. In diesem Gedanken ist zugleich die Tora, das Alte Testament, mit ihren Völkermordbefehlen und Verfluchungen als Gottes Wort ebenso rehabilitiert wie die geschichtlichen Ausmordungsfeldzüge der Stämme Israels. Die Rechtfertigung erlangt Dasein in der Erkenntnis, dass sich der absolute Geist in der Tora in einer einseitigen Gestalt als getrennt von den Völkern, also auch von den Menschen, ausgesprochen hat. Diese Trennung ist zuerst in der Philosophie des griechischen Altertums und von dort her in der Frohe Botschaft Evangelium des Neuen Testaments als Trinität, als Einheit von Gottvater und Menschensohn im Heiligen Geist aufgehoben. In der deutschen idealistischen Philosophie, insbesondere von Hegel, ist die Trinität aus der Vorstellung zum Gedanken des absoluten Geistes herausgedacht, das heißt befreit worden. Ein geistiger Zweifrontenkrieg. Der sich auf Auschwitz beziehende Geschichtsrevisionismus verdankt sich dagegen noch dem moralischen Geschichtsbild. Er akzeptiert den Schuldspruch gegen das deutsche Volk unter der Voraussetzung, dass die Nationalsozialisten tatsächlich 6 Millionen Juden fabrikmäßig umgebracht haben. Er bemüht sich um einen Freispruch, indem er die Tatsachenfeststellung angreift. Die Revisionisten sind so, ganz und gar gegen ihre Absicht, ein wesentliches Moment der Holocaust-Religion. Das Höchste, was sie erreichen können, ist ein Freispruch zweiter Klasse, aus Mangel an Beweisen. Dieser würde den Verdacht nicht ausräumen. Von seiner politischen Zielsetzung her beurteilt, ist der Revisionismus deshalb ein Irrlauf, der nie zum Ziele führt. Was die Revisionisten erstreben, würde erst Wirklichkeit, wenn die Juden selbst eine andere Wahrheit als die strafrechtlich geschützte bezeugen würden. Mit dem Hegelschen Denken ist unter dem Erkenntnisdruck, der für uns von der Verdüsterung des Bildes der Deutschen ausgeht, und deshalb auch erst jetzt, die Geschichte des Abendlandes ausgehend vom Jahre 312 nach Christus, dem Jahre der Annahme des jüdisch-christlichen Glaubens durch Cäsar Konstantin in der Schlacht an der Milvischen Brücke, bis in die Gegenwart neu zu begreifen. Diese Geschichte ist der Kampf des zersetzenden jüdischen Geistes gegen den sittlichen Geist der Germanen. In der Moderne hat sich der jüdische Geist zu Tode gesiegt. Das Zeichen seines Todes ist der weltweite Hass gegen die Juden. Sein 2000-jähriger Stamm ist um einen weiteren Jahresring mächtiger geworden. In diesem bildet sich das Ressentiment der von Mammon unterjochten Völker ab, die nicht wissen, wie dieses Joch abzuschütteln ist. Um den Judaismus endlich zu begraben, erhebt sich wie Phönix aus der Asche der Geist der Germanen in der Gestalt der deutschen idealistischen Philosophie, in deren Licht sich jener Hass als verhängnisvoller Anfall von Geistesschwäche zeigt. Der historische Konservatismus hat, ebenso wie der historische Nationalsozialismus, die Zersetzung der Gemeinschaft von Gott und Mensch, den Absturz der Völker in die atomisierte bürgerliche Gesellschaft, nur negativ als Verfall, Dekadenz begreifen können. Der Hass auf alles Jüdische, auch auf die jüdisch geprägten Menschen, war die notwendige Folge dieser Abstraktion, die sich wie ein roter Faden durch die 2000-jährige Geschichte des Abendlandes zieht. Es ist ein geistiger Zweifrontenkrieg, den wir zu führen haben. Gegen den Judaismus gekehrt, ist er das negative Geschäft der Kritik des jüdischen Prinzips. Die Trennung von Gott und Mensch. Es ist auf der Grundlage der Tora der 2000-jährige Pesthauch des völkermörderischen Auserwähltheitswahns wieder zu benennen. Es ist bewusst zu machen, dass das wissenschaftliche Weltbild und der Atheismus nur das Negativ des Judaismus sind. Gegen den Konservatismus, der die Dekadenz nur als Verfall und Untergang wahrnimmt, ist der Mensch als endlicher Geist zu fassen. Der jetzt eröffnete Kulturkampf vollendet die Herausarbeitung des Gedankens der Freiheit des Einzelnen, der ohne das vom Judaismus im Reich der Germanen vollbrachte Zerstörungswerk nicht zur Wirklichkeit kommen könnte. Die ursprüngliche, im kindlichen Zutrauen zu ihren Göttern feste Volksgemeinschaft der Germanen war noch nicht die wahre Gestalt der Freiheit, sondern erst die Freiheit an sich. Diese musste erst noch für sich werden, um Freiheit an und für sich zu sein. Für sich aber ist die Freiheit erst als Freiheit der Person, als persönliche Freiheit der Individuen. Es war die Aufgabe des Judaismus, auch in seiner christianisierten Form, die Individuation der germanischen Volksgenossen als Losreißung von Gott zu bewirken. Nachdem das vollbracht ist, erleben sich die Individuen jetzt als vereinzelte Einzelne, als Sozialatome in einer emotionalen Eiswüste, in der sie zugrunde gehen, wenn sie nicht Gott als ihr Wesen wiederfinden und damit die Gemeinschaft in Gott als freiheitliche Volksgemeinschaft verwirklichen. Erst die aus der vollständigen Zersetzung der germanischen Volksgemeinschaft hervorgehende, selbstbewusste und selbstgewollte Rückbindung, Religio, der vereinzelten Einzelnen in den Volksgeist der Germanen als Gestalt Gottes, ausgesprochen in der deutschen idealistischen Philosophie, ist das wahrhafte Dasein der Freiheit. Sie liegt als Aufgabe noch vor uns. Bei der Lösung dieser Aufgabe ist jeder Deutsche, der diesen Gedanken erfasst, ein Gehilfe Gottes. Erst wenn das positive Moment der Zersetzung die Individuation der Menschen als notwendigen Durchgangspunkt zur wahren Freiheit der Person, die im germanischen Geist treibt, erkannt ist, wird das deutsch-jüdische Verhängnis im Hegelschen Sinne aufgehoben, beendet, bewahrt und erhöht sein. Die Wirklichkeit des jüdischen Geistes ist die Individuation der Menschen, so dass diese schließlich als vereinzelte Einzelne sich selbst entfremdet und dem Untergang geweiht sind. Dieser Todesmarsch ist ein notwendiger Entwicklungsschritt auf dem Wege zur selbstbewussten Gemeinschaft der Menschen in Gott. Das Dasein dieses Bewusstseins ist die Volksgemeinschaft, deren Genossen durch die Verzweiflung hindurchgegangen sind. Diese sind erst als Individuen, dann auch als Personen frei, wenn sie sich aus sich heraus als Einzelne erfassen, die selbstbewusste Teile des Ganzen und als solche selbst auch das Ganze sind. In dieser Erkenntnis sind die Juden gleichfalls als Gehilfen Gottes anerkannt und für den Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit von gleichem Wert. In dieser Einsicht ist der Judenhass überwunden. Bisher lastete die Zersetzung wie ein Fluch auf den Juden. Dieser Fluch wird durch die deutsche idealistische Philosophie jetzt von ihnen genommen. Äußeres Zeichen der Unterjochung der Völker ist das von jüdischen Organisationen fast weltweit durchgesetzte Verbot, die im Jahre 1896 aufgetauchten Protokolle der Weisen von Zion zu verbreiten. Über diese schrieb Henry Ford im Jahre 1920, Zitat: Diese Schrift ist zu furchtbare Wirklichkeit, um Erfindung zu sein, zu fest begründet, um bloßes Gedankenwerk zu sein, zu tief in ihrer Kenntnis der geheimen Quellen des Lebens, als dass es auf Betrug beruhen könnte. Von Interesse für uns andere Staaten ist nicht, dass ein Verbrecher oder Wahnsinniger ein solches Programm verfasst hat, sondern dass dieses, nachdem es verfasst war, Mittel und Wege fand, sich in seinen wichtigsten Einzelheiten zu verwirklichen. Das Dokument selbst ist verhältnismäßig unwichtig. Die ganze Sachlage und die Umstände, auf die es die Aufmerksamkeit lenkt, sind von höchstgradiger Wichtigkeit. Zitat Ende. Henry Ford, der internationale Jude, Seite 84. Erhältlich beim Verlag Der Schelm, Leipzig. Dieses Verbot ist im Kern nichts anderes als der Versuch, jegliche Erörterung der Frage zu verhindern, ob die Beherrschung der Welt durch das Judentum Realität ist und ob gegebenenfalls dieser Erfolg auf dem Wirken einer geheim gehaltenen Regierung des auserwählten Volkes, des Sanhedrin, beruht. Von diesem weiß man, dass er am 9. Februar 1807 in Paris zusammentrat, um das Verlangen Napoleons nach Beantwortung einiger Fragen bezüglich der Juden zu befriedigen. Mit der heuchlerischen Behauptung, die Literatur, die sich als kritisch mit dem Judaismus befasst, sei der Quellgrund des Antisemitismus, wird die Untersuchung der wirklichen Ursachen der Judenverfolgungen kriminalisiert. Der Gedankenkomplex, der um die Frage nach der Existenz und nach der Beschaffenheit der jüdischen Weltherrschaft kreist, wird von den jüdischen Weltbildagenturen vermittels des Giftwortes Verschwörungstheorie der intellektuellen Wahrnehmung entzogen. Es ist aber für die Völker und die Juden lebenswichtig, diese Frage mit allergrößter Sorgfalt zu erwägen. Der Kulturkampf gegen den Judaismus ist das Mittelpunktsgeschehen, das der Welt eine neue Gestalt gibt. Der Jude Karl Marx hat die vor uns liegende Aufgabe zutreffend beschrieben mit der Feststellung, Zitat, die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum. Zitat Ende. Er hat aber lediglich die objektive Seite der jüdischen Macht, der Macht des Geldes, in seinem Hauptwerk Das Kapital dargestellt. Deren subjektives Moment ist der Jahwe-Kult, dessen politische Gestalt in den Protokollen eine bisher nicht übertroffene Beschreibung gefunden hat. Die gedankliche Brücke, die die Kritik des objektiven Judentums, der Welt des Schachers, mit der Kritik des subjektiven Judentums, des Jahwe-Kults, zusammenschließt, ist Marxens Schrift zur Judenfrage. Marx legt darin hellsichtig dar, dass die Juden sich auf jüdische Weise emanzipiert haben, indem die Christen zu weltlichen Juden geworden seien. Wenn die Judenfrage nicht als in sich bewegte Einheit dieser Momente erkannt wird, wenn der gegenwärtige Weltzustand, der Globalismus, nicht als das objektive Dasein der Judenfrage begriffen wird, dann werden sich Versuche, dieses Problem durch Vernichtung der Juden zu lösen, in Zukunft nicht verhindern lassen. Dann werden die Völker die Holocaust-Religion auf grausige Art und Weise als Gebrauchsanweisung für eine Politik der Befreiung vom weltlichen Judentum lesen. Die Tora wird dann nicht mehr als Impuls für die geistige Überwindung des Judaismus wirken, sondern als Rechtfertigung für die physische Vertilgung der Auserwählten missbraucht werden. Die praktische Seite der Kritik des Judaismus ist die nationale und soziale Revolution der Deutschen. Um diese Revolution zu vollbringen, ist die Machtfrage zu stellen, aber richtig. Die Macht erwuchs in frühgeschichtlicher Zeit aus dem Blute, das heißt aus dem Zusammenhalt des Sippenverbandes und der Stämme, im Mittelalter aus dem Feudaleigentum, das heißt aus dem anerkannten Besitz am besiedelten Boden, in der Neuzeit aus Geldkapitalbesitz. Die sich auf Geldkapitalbesitz gründende Macht ist unsichtbar. Nur sie ist Juden in der Zerstreuung zugänglich. Nur sie ist tendenziell unendlich. Sie macht das Bereicherungsstreben zur Gier. Geld ist die allgemeine Ware, die alles zur Käuflichkeit herabsetzt und dadurch die Sittlichkeit zersetzt, die heiligen Güter und schließlich die Menschen selbst und ihre Organe zu Waren macht. Die als unendliche Gier und schamlose Zersetzung daseinende Macht schlägt um in Ohnmacht und Verfall. Aus diesem allgemeinen Verfall erhebt sich jetzt der selbstbewusste Geist als Macht des Selbstbewusstseins der Völker, zuerst des deutschen Volkes, dem die Holocaust-Religion das naturwüchsige Selbstbewusstsein geraubt hat. Dieses Volk kann jetzt allein im Äther des selbstbewussten Geistes in der idealistischen Philosophie wieder auferstehen. Im deutschen Volk als freiem Selbstbewusstsein erscheint die Einheit von Gott und Mensch in der sich selbst wissenden Volksgemeinschaft. Diese ist die daseinende Negation des jüdischen Prinzips und des Schachers als seiner weltlichen Gestalt. Der seiner selbst bewusste endliche Geist ist der Mensch, der erkannt hat, dass er als Ware nicht frei sein kann. In diesem Bewusstsein verschwindet die Macht des Geldes in der Freiheit des Volksgenossen, der zur Befriedigung seiner konkreten Bedürfnisse genossenschaftlich wirtschaftet und sich nicht mehr an das abstrakte Bedürfnis der Bereicherung veräußert. Zitat: Sobald Jude und Christ ihre gegenseitigen Religionen nur mehr als verschiedene Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes, als verschiedene von der Geschichte abgelegte Schlangenhäute und den Menschen als die Schlange erkennen, die sich in ihnen gehäutet, stehen sie nicht mehr in einem religiösen, sondern nur noch in einem kritischen, wissenschaftlichen, in einem menschlichen Verhältnisse. Die Wissenschaft ist dann ihre Einheit. Gegensätze in der Wissenschaft lösen sich aber durch die Wissenschaft selbst. Zitat Ende. Karl Marx zur Judenfrage, Band 1, Seite 349.